Zur Feier des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fanden am 18. Mai die Massenkundgebungen des Bezirkes Nordhangyong und der Stadt Dason statt. Die Funktionäre der regionalen Partei, Macht- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Fabrikenbetriebe, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Hochschulen und weiteren, die werktätigen Jugendlichen und Studenten nahmen daran teil. Voller Rührung betonten die Redner, dass Kim Jong-un, getragen vom einmütigen Willen und Wunsch der ganzen Partei, der ganzen Armee und des gesamten Volkes, auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gewählt wurde. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas sei ein Treffen des Sieges und Ruhms gewesen, das bei der weiteren Verstärkung der Partei der Arbeit Koreas unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ismus und bei der Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache als einen Wendepunkt gelte. Die Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen sollten sich mit dem Geist und Mut vom 70-Tage-Kampf der Treue zur Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas wie ein Mann erheben. Dann gab es Massendemonstrationen.